Ehe ohne Trauschein heißt die nun folgende Sendung. Wilfried Rott beschäftigt sich mit der Frage, was für und was gegen die Partnerbindungen spricht, die weder vor dem Standesbeamten noch vor dem Pfarrer geschlossen wurden und oft ausdrücklich nicht auf Lebenszeit angelegt sind. Der Besitzer des Juwelierladens Amor in einer westdeutschen Großstadt hat Sorgen. Er ist spezialisiert auf Eheringe aller Größen und Geschmacksrichtungen, aber er macht nicht mehr so einen guten Umsatz wie früher. Und es liegt weder am gestiegenen Goldpreis noch an einer nüchterner gewordenen Zeit, dass der Juwelier mit Brautleuten kein rechtes Geschäft mehr machen kann. Es liegt einfach daran, dass immer weniger geheiratet wird in der Bundesrepublik. Die Statistik spricht eine deutliche Sprache. 1962 wurden in der Bundesrepublik 530.000 Eheschließungen verzeichnet. 1979 waren es nur noch 350.000. 1970 war jeder zweite Mann unter 25 Jahren bereits verheiratet. 1977 war erst jeder dritte Mann in diesem Alter verheiratet. Immer weniger Menschen heiraten. Wie gestalten aber dann die Menschen ohne diese durch viele Jahrzehnte als selbstverständlich geltende Institution der Ehe ihr Leben? Ich habe versucht, mir aus den Berichten von Experten und natürlich auch aus den Aussagen von unverheirateten Paaren ein Bild davon zu machen, was diese Ehe ohne Trauschein eigentlich ist und was für und was gegen diese Form des Zusammenlebens spricht. Ehe ohne Trauschein, das ist keineswegs eine so eindeutige Lebensform, wie es dieser griffige Name nahezulegen scheint. Ein bisschen Ordnung in das bunte Bild der Ehe ohne Trauschein bringen die Umfrageergebnisse von Soziologen und Psychologen. Für die Bundesrepublik wurde ungefähr Folgendes ermittelt. Die Ehe ohne Trauschein ist nicht auf eine bestimmte soziale Schicht begrenzt. In städtischen und protestantischen Landstrichen ist die Ehe ohne Trauschein verbreiteter als in ländlichen und katholischen. Die meisten Paare sind jünger als 30 Jahre. Die Motive für die Ehe ohne Trauschein sind verschieden. Ich möchte Sie an drei Paaren vorstellen, denen ich bei den Vorarbeiten für diese Sendung begegnet bin. Das sind zunächst Martina und Christian. Martina und Christian wohnen in einer Wohngemeinschaft zusammen mit noch zwei Frauen und zwei Männern. Sie haben in der großen Altbauwohnung ihr eigenes Zimmer. Alles erinnert ein bisschen an eine Studentenbude und das ist kein Wunder. Die 23-jährige Martina hat ihre Ausbildung als medizinisch-technische Assistentin erst vor noch nicht so langer Zeit abgeschlossen. Sie verdient jetzt aber noch lange keine Häuser. Es reicht gerade für das Zimmer in der Wohngemeinschaft. Christian kann nicht allzu viel beisteuern. Er ist 24 Jahre alt und noch Medizinstudent. Martina und Christian verstehen sich gut. Sie verbergen auch nicht, dass sie heiraten wollen, wenn Christian mit dem Studium fertig ist und sie wissen, wo er arbeiten wird. Warum die beiden nicht schon jetzt heiraten? Wozu meinen die beiden? Sie können sich jetzt in Ruhe und ohne Zwang aneinander gewöhnen, können prüfen, ob sie es wirklich miteinander aushalten. Wenn sie wirklich heiraten, woran sie jetzt keinen Zweifel haben, dann wissen sie, dass es nicht unüberlegt geschieht. Und die Gründe, die früher für eine Studentenehe maßgeblich waren, die gelten heute doch nicht mehr. Keiner im Haus nimmt daran Anstoß, dass sie unverheiratet zusammenleben. Die Eltern von Martina waren zuerst ein wenig skeptisch, aber auch sie sind jetzt einverstanden. Und früher, meint Christian, da haben die meisten doch geheiratet, weil ein Kind gekommen ist. Nun, diese Sorge haben wir dank der Pille nicht mehr. Wir warten mit unserem Kind, bis es wirklich ein Wunschkind ist. Paare wie Martina und Christian sind unter den jungen Menschen, die unverheiratet zusammenleben, besonders häufig anzutreffen, wie Soziologen festgestellt haben. Diese Ehen ohne Trauschein könnte man am besten Verlobungsehen ohne Trauschein nennen, denn sie lösen die früher übliche Verlobung ab, in der sich ein Paar über die Entfernung hin auf die Ehe vorbereitet hat. Solche Verlobungsehen ohne Trauschein tragen dazu bei, dass ein Problem aus der Welt kommt, das noch vor wenigen Jahren viel erörtert und beklagt wurde, nämlich die Frühehe. Frühehen galten und gelten als Problemehen. Die Partner kennen sich meist nicht besonders gut, sie sind in ihrer persönlichen Entwicklung noch unfertig. Die Partnerschaft misslingt daher oft. Die Verlobungsehe oder Probeehe, wie sie auch oft genannt wird, macht ein solches Scheitern weniger tragisch. Es gibt auch andere Formen der Ehe ohne Trauschein. Nach meiner Beobachtung lassen sich in der Einstellung zur Ehe bei den Ehen ohne Trauschein noch zwei weitere Ansätze feststellen, die ich wieder an zwei Paaren vorstellen möchte. Das sind zunächst Ute und Wolfgang. Ute und Wolfgang leben in einer hübschen Dreizimmerwohnung. Sie sind beide um die 30. Man merkt der Wohnung an, dass sie es schon zu etwas gebracht haben. Die Einrichtung hat ihren eigenen Schick, aber auch ihren Wert. Beide sind berufstätig. Er arbeitet als Angestellter in der Stadtverwaltung, sie als Angestellte in einer Werbeagentur. Fragt man Ute und Wolfgang, warum sie denn nicht heiraten, so zucken sie mit den Schultern und meinen, dass es dafür eigentlich keinen Grund gibt. Es würde ihnen dann doch nicht anders gehen als jetzt. Eher schlechter. Ohne Trauschein fühlen sie sich vielmehr füreinander verantwortlich, weil es ja nicht, wie sie sagen, ein Stück Papier ist, das sie verpflichtet, sich um den anderen zu kümmern, sondern ihr ganz persönliches Verantwortungsgefühl. Und außerdem, sie verstehen sich jetzt zwar recht gut und glauben auch, dass das so bleibt, aber man kann doch nie so genau wissen. Sollte es einmal nicht mehr klappen, dann ist es doch leichter, auseinanderzugehen, wenn man nicht verheiratet ist. Eine Scheidung kostet Geld und dann müssen private Angelegenheiten vor dem Gericht geklärt werden. Nein, das wollen sie sich doch im Fall des Falles einer Trennung ersparen. Ihnen sei der Trauschein bis heute nicht abgegangen, meinen die beiden übereinstimmend und schränken dann zögernd ein, dass das ja noch anders werden könne. Sollten sie sich nämlich entscheiden, Kinder zu haben, dann würden sie wahrscheinlich doch noch heiraten. Und dann ist da noch ein Punkt, der vielleicht leichter zu klären ist, wenn die beiden verheiratet sind. Sie wollen sich nämlich ein Haus oder eine Eigentumswohnung kaufen. Wenn man dann nicht verheiratet ist, ist so etwas rechtlich ziemlich schwierig. Also vielleicht meinen die beiden, werden sie sich doch noch in die nicht sonderlich geliebte Ehe schicken, weil es eben manchmal doch praktischer ist, verheiratet zu sein. Paare wie Ute und Wolfgang haben eine sehr nüchterne Einstellung zur Ehe. Sie sehen zwar im Moment keinen Grund für eine Trennung, aber sie schließen diese Möglichkeit keineswegs aus. Und dann ist eine Trennung viel einfacher, wenn man nicht verheiratet ist. Nach diesem Paar, das der Ehe so nüchtern skeptisch gegenübersteht, will ich ein anderes vorstellen, das die Ehe radikal ablehnt. Es handelt sich um Sabine und Jürgen. Sabine und Jürgen wohnen erst seit einem Jahr beisammen. Sie sind beide um die 30. Sabine ist Assistentin in einem Forschungsinstitut, Jürgen ist Sozialarbeiter. Sabine und Jürgen sind erst nach langem Überlegen zusammengezogen. Sie sind eigentlich noch immer ein wenig unsicher, ob das richtig ist. Denn sie halten von der Ehe gar nichts und sind auch gegenüber einer längeren Zweierbeziehung mehr als skeptisch. Warum sie gegen die Ehe sind? Sie sagen, man müsse sich doch nur einmal die Ehen ansehen. Die meisten seien doch Gefängnisse für zwei Menschen und wenn Kinder da sind, dann wird die Familie zur Zwangsanstalt für Heranwachsende. Und Sabine und Jürgen erzählen von ihren Eltern. Bei Jürgen war die Ehe der Eltern eigentlich längst in die Brüche gegangen, aber sie wurde, um der Kinder willen, wie die Eltern immer sagten, aufrechterhalten. Bei Sabine sahen die Verhältnisse scheinbar besser aus. Es war eine richtige gutbürgerliche Ehe, sagt Sabine. Vater bestimmte und Mutter folgte. Und wenn sie seine Wünsche besonders gut erfüllte und er zufrieden war, dann war das ihr Glück. Sabine und Jürgen wollen sich das ersparen. Sie wollen, so sagen sie, sich nicht einsperren lassen in eine Partnerschaft, die oft genug nur auf dem Papier steht, dem Einzelnen keine Freiheit lässt, die den einen an den anderen kettet. Er wolle sich keine Frau mit einem Vertrag kaufen, sagt Jürgen spöttisch. Und Sabine meint, sie lasse sich ihre Freiheit nicht abkaufen. Sie wissen beide keinen Grund, warum sie zum Standesbeamten laufen sollten. Auch ein Kind wäre kein Grund, denn auch das soll mehr Freiheit erleben, als sie beide in ihren Elternhäusern erlebten. Aber das ist ohne dies ein theoretischer Gedanke, sagen sie, denn sie sind fest entschlossen, keine Kinder zu haben. Sie haben nichts gegen Kinder, aber sie glauben, sie können es nicht verantworten, in diese Welt, so wie sie jetzt ist, so atomverseucht, wie sie vielleicht bald sein wird, Kinder zu setzen. Ich habe an drei Beispielen vorgestellt, wie Paare, die nicht verheiratet sind, zusammenleben und warum sie auf eine Ehe verzichten. Was ist nun davon zu halten? Ich meine, dass es bedenkenswerte Gründe für diese Formen der Partnerschaft gibt. Es gibt freilich auch sehr bedenkenswerte Gründe, die dafür sprechen, der Ehe den Vorzug zu geben. Ich will hier einige der Argumente beider Seiten aufgreifen. Da ist zunächst folgendes Argument. Die Ehe verhindert eine Partnerschaft. Sie enge die echten Gefühle der Zuneigung ein, indem sie sie zum Gegenstand eines Vertrags mache. Es sei doch wichtig, dass zwei Menschen ihre Beziehungen immer neu gestalten, immer wieder auf ihren Partner achten, ihn in jedem Augenblick ernst nehmen. Wer beobachtet, wie viele Ehen im Laufe der Zeit abstumpfen, wird hier zustimmen müssen. Eine Legion von Bilderwitzen lebt von dieser Ehekrankheit. Da sitzen dann eine ungepflegte Frau mit Lockenwicklern im Haar und ein zeitungslesender Mann beim Frühstückstisch gegenüber und murren sich irgendwelche Lieblosigkeiten zu. Diese Witze sind Sinnbild von Ehen, in denen die Partner nur noch nebeneinander herleben. Der Trauschein, so scheint es den Befürwortern einer Ehe ohne Trauschein, das ist der karge Boden, auf dem rechte, lebendige Partnerschaft gar nicht gedeihen kann. Aber es gibt auch einen sehr ernsten Einwand gegen die Idee einer Partnerschaft, die sich ständig erneuert, wie es in einer Ehe ohne Trauschein der Fall sein soll. Wie nämlich eine Ehe an ihrer Sicherheit ersticken kann, so kann eine Ehe ohne Trauschein an ihrer Unsicherheit zerbrechen. Es verlangt beachtliche psychische Kräfte, eine Partnerschaft praktisch ununterbrochen aufbauen zu müssen. Ehepartner haben eine gewisse äußere Sicherheit, dass der andere zu ihnen gehört. Partner ohne Trauschein müssen sich dieser Zugehörigkeit laufend vergewissern. Das kann sehr belebend sein, kann aber auch sehr belasten. Psychologen haben beobachtet, dass viele dieser Paare ständig miteinander beschäftigt sind und dadurch unfähig werden, sich mit Problemen und Menschen außerhalb ihrer Partnerschaft zu befassen. Ich komme zu einem zweiten Punkt, bei dem Für und Wider der Ehe ohne Trauschein aufeinanderprallen. Dafür spricht die Freiheit dieser Bindungen, eine Freiheit, die vor allem als Freiheit verstanden wird, auch wieder ohne große Probleme auseinandergehen zu können. Für eine solche Freiheit spricht, dass Partnerschaften leicht in eine Krise geraten, dass man sich auseinanderleben kann, im anderen getäuscht haben kann und eine dann notwendige Trennung so leicht wie möglich sein sollte. Andererseits spricht gegen eine solche beliebig trennbare Ehe ohne Trauschein auch einiges. Dass eine Beziehung damit unsicher wird, dass sie dadurch psychisch belastend ist, habe ich schon erwähnt. Dagegen spricht aber auch, dass bei solcher Freiheit manche Partnerschaft leichtfertig aufgegeben werden könnte. Das Eherecht mit seinen oft als einengend empfundenen Bestimmungen soll dagegen verhindern, dass eine solche Trennung vorschnell geschieht, dass etwa ein Partner aus einer Laune, etwa aus einer augenblicklichen Verliebtheit in einen anderen Partner heraus seinen bisherigen Lebensgefährten verlässt. Psychologen sagen schließlich, dass eine Ehe ohne Trauschein keineswegs leichter und schmerzloser getrennt werden kann als eine Ehe mit Trauschein. Und Juristen ergänzen, rechtlich ist dann alles noch viel komplizierter und viel ungerechter. Schließlich noch ein Argument für eine Ehe ohne Trauschein. Für eine Ehe ohne Trauschein wird oft angeführt, dass in ihr mehr Verantwortung für den Partner empfunden wird. Es werde eben nicht ein Partner per Vertrag gekauft, wie es oft polemisch heißt, sondern er werde in freier Verantwortung als Partner angenommen. Man sei nicht für ihn verantwortlich, weil einen ein Gesetz dazu zwinge, sondern weil man sich frei dafür entscheide. Das ist moralisch eine sehr beachtliche Haltung, aber dennoch gibt es auch hier einen begründeten, gegenteiligen Standpunkt, der die menschlichen Schwächen stärker berücksichtigt. Wer ist schon imstande, so lautet das Kontra, sein Leben lang ununterbrochen eine so verantwortungsvolle Rolle ohne Schwierigkeiten einzunehmen? Eine Ehe mit ihren rechtlichen Verpflichtungen, sie hilft auch dann, diese Verantwortung wahrzunehmen, wenn diese Beziehung in eine Krise geraten ist. In einer Ehe ohne Trauschein ist die Verantwortung für den anderen eine vielleicht gut gemeinte, aber doch unverbindliche Absichtserklärung, die niemanden bindet. Der Streit zwischen diesem Für und Wider lässt sich nicht einfach dadurch entscheiden, dass dies für richtig und jenes für falsch erklärt wird. Dazu hat nach meiner Beobachtung jedes Argument, ob pro oder contra, zu viel Gewicht. In diesem Streit sind zwei Stimmen von besonderem Gewicht, und zwar von Staat und Kirche. Staat und Kirche sprechen sich beide im Wesentlichen zugunsten der Ehe aus. Sie sind beide gegenüber der Ehe ohne Trauschein skeptisch bis ablehnend. Die wohl intensivsten Kämpfer für die Ehe und gegen die Ehe ohne Trauschein sind aber die Kirchen. Beide, die evangelische wie die katholische, fühlen sich von ihrem, wenn man so will, Grundgesetz, von der Bibel dazu aufgerufen, für die Ehe zu kämpfen. Danach ist die Ehe eine Ordnung, die dem Menschen von Gott gegeben ist. Für die evangelische Kirche ist diese Ehe allerdings immer ein mehr oder weniger weltliches Ding, wie Luther sagte. Die katholische Kirche dagegen sieht in der Ehe ein Sakrament, in dem sich nicht nur zwei Menschen verbinden, sondern auch die Verbindung von Jesu mit der Kirche zum Ausdruck kommt. Eine Erklärung einer Kommission der katholischen Deutschen Bischofskonferenz zu Ehe und Familie sagt: Die Ehe ist nicht eine Erfindung des Menschen, vielmehr ist Gott selbst ihr Urheber. Die Entscheidung, eine Ehe einzugehen, ist eine ganz persönliche. Aber die Ehe selbst ist nicht dem Belieben des Menschen anheimgestellt. Von daher wendet sich die katholische Kirche entschieden gegen alles, worin sie eine Auflösung der Institution Ehe sieht. Besonders setzt sie sich dafür ein, dass die Ehe als Gemeinschaft auf Lebenszeit erhalten bleibt und als Gemeinschaft die Kinder hervorbringt. Denn beides sind nach katholischem Verständnis wesentliche Merkmale der Ehe. Von daher wendet sie sich gegen die Ehe ohne Trauschein, weil sie in ihr die Tendenz zur Ehe auf Zeit sieht. Die Motive der Paare, die ohne Trauschein zusammenleben, werden von der katholischen Kirche skeptisch bis negativ beurteilt. Grundsätzlich stimmen evangelische und katholische Kirche in ihrem Eheverständnis überein. Auch die evangelischen Bischöfe äußern sich in einer Erklärung zur Ehe, aber sie äußern sich etwas differenzierter. Nicht wenige junge Menschen weichen in Ehe ähnliche Lebensformen auf Dauer oder auf Zeit aus. So ernsthaft manche der neuen Versuche auch sein mögen, eine gleichwertige Alternative zur Ehe können sie nicht sein. Mir scheint dies ein brauchbarer Ansatz dafür zu sein, über die Ehe ohne Trauschein zu diskutieren. Hier werden die Argumente derer, die nicht heiraten wollen, ernst genommen, geprüft und gewertet, während bei der strengeren Auffassung der katholischen Bischöfe die verschiedensten Formen der Ehe ohne Trauschein in einen Topf geworfen und verurteilt werden. Dieser etwas verallgemeinernde Standpunkt kommt auch daher, weil die deutschen katholischen Bischöfe Ehe und Familie als Kern der gesamten Gesellschaft und des Staates, ja als Grundelemente der Ordnung überhaupt ansehen. Jede Schwächung von Ehe und Familie erscheint ihnen daher als ein Angriff gegen ein geordnetes Staatswesen überhaupt. Ich glaube aber, dass diese Beurteilung des Phänomens der Ehe ohne Trauschein den Blick für die Wirklichkeit verstellt, nicht mehr fragt, wie diese Gemeinschaften tatsächlich aussehen, was die Menschen, die in ihnen leben, anstreben. Die evangelische Kirche betonte vor einiger Zeit in einer Erklärung, die Ehe sei Gottes gute Ordnung. Diese Auffassung wolle die Kirche auch jenen nahebringen, die die Ehe überhaupt in Frage stellen. Mit anderen Worten heißt dies, dass die Kirche jene, die ohne Heirat ihr Leben gestalten wollen, ernst nimmt, freilich der eigene kirchliche Standpunkt dabei nicht verleugnet wird. Und dies scheint mir wichtig zu sein im gegenwärtigen Widerstreit des Pro und Contra in der Frage der Ehe ohne Trauschein, nämlich, dass diese unterschiedlichen Auffassungen vom Zusammenleben zweier Menschen ernsthaft geprüft werden. Die Ehe ohne Trauschein kann dabei für sich nicht in Anspruch nehmen, die rechte Lebensform zu sein, allein weil sie neu und anders ist als die herkömmliche Ehe. Und die Ehe mit Brief und Siegel, sie ist nicht deswegen gut, weil sie eine durch Jahrhunderte entwickelte und überkommene Tradition ist. Jede der beiden Seiten, das hat für mich die Beschäftigung mit dem Für und Wider einer Ehe ohne Trauschein gezeigt, wird dabei auch an die eigene Position kritische Fragen stellen müssen. Diejenigen, die für mehr Freiheit in der Partnerschaft und gegen den Zwang der Ehe kämpfen, müssen sich fragen, ob nicht doch eine gewisse Verbindlichkeit in einer Beziehung zwischen zwei Menschen bestehen muss, die Freiheit und Partnerschaft zugleich verwirklichen will. Konkret bedeutet dies, ob nicht eine solche Verbindung in irgendeiner Form doch auf eine gewisse Zeit hin verbindlich sein muss. Und die Verteidiger der herkömmlichen Ehe werden verstärkt sehen müssen, dass viele der freien Partnerschaften, die ihnen jetzt unverantwortlich und leichtfertig zu sein scheinen, eigentlich in erster Linie die Fehler der traditionellen Ehe vermeiden wollen.